Yeah, Alter, wir hauen den Beat rein, Alter. Das ist Zone 1. Yeah, Cashmo, Blockmucke, Plattenfahrer, Palästin. Yeah, Tony ist kein Gangster, nein, ganz im Gegenteil. Ich knall die Fakten auf den Tisch, damit es jeder weiß. Du bist kein Großticker, du bist nur ein Kleinverdiener. Ich geb euch die Punkte schwarz auf weiß, so wie ein Dalmatiner. Es soll jeder hören, von hier bis zur anderen Seite. Denk ein Araber in deiner Stadt kann nicht leiden. Du bist ein Schwätzer, mein Freund, das wissen alle Leute. Auch der Grund, warum Cash mit dir kein Album wollte. Und überall, du Homo, laberst du von Thai-Boxen. Doch wenn ich vor dir stehe, fließen dir die Schweißtropfen. Du bist kein Mann mit einem 3-Tage-Bart. Denn ein Mann ist ein Mann, wenn er weiß, was er sagt. Rede nicht von Garat, mein Freund, denn keiner kennt dich da. Keiner will dich kennenlernen, ja, du bist kompletter Mann. Das ist wie ein Herzinfarkt, guck, das ist atemberaubend. Nichts mit Kokain, geh weiter dein Sparren verkaufen, hä? Und jetzt ist Tony wieder hart. Ich weiß viel über dich, Alter, Tony wieder hart. Du bist kein Koksticker, nein, du bist nur der Opel-Fahrer. Kommst im Opel Corsa vorgefahren, Alter, Homo. Shit. Was mit Tony los? Sag mir jetzt, wohin mit dir? Du bist ein Schwätzer, mein Freund, keiner steht hinter dir. Du bist kein Pole mit Stolz, nein, nur ein Bastard. Sonst liegst du was schnapp mir Dollar, jetzt wird dieser Bastard gepickt. Was mit Tony los? Alter, ich bin eh ein Boss. Ich geb dir Punches in die Fresse, bis du Zähne kommst. Du bist kein Pole mit Stolz, ich bring die Wahrheit ans Licht. Du was schnapp mir Dollar, jetzt wird dieser Bastard gepickt. Was mit Tony los? Tu mir einen Gefallen, in den zweiten Pass, bitte persönlich, Alter. Was ist mit Tony los, Alter, bitte tu nicht so. Du bist kein Gangster-Rapper, du bist nur ein Hurensohn. Ich hab es ausgesprochen, das war nur der Vorgeschmack. Doch für deine MySpace-Nachricht schneide ich dir die Ohren ab. Und mach nicht ein auf Van Damme und Kung Fu. Zieht euch alle Mann, Sandstrand bei YouTube. Das ist der wahre Tony, nichts mit Krokodiler, Straßenkämpfer, harter Gangster, nein, nur der wahre Tony. Dir war das Video peinlich, du hast es rausgenommen. Ich hab's wieder reingemacht, shit, du bist scheiße, wa? Du bist nicht real, Tony, du bist nur ein Image-Rapper. So wie dein Kollege, Kollege, nur der ganz bisschen besser. Ich meine das Faken und Schwätzen, das ist Tatsache. Und was du gut kannst, du kannst ihn gut nachmachen. Nichts mit dicker Tickerei, das kannst du deinen Homos erzählen. Gestern noch Sandstrand und heute machst du mit Drogen dein Geld. Und was für Knast, du guckst höchstens auf wie Prison Break. Du warst nie im Knast, dein Gelaber wirkt ein bisschen fake. Ich erzähl die Wahrheit, du bist nur ein Feigling. Wissen deine MySpace-Freunde, dass du so nach Schweiß schreist. Du kleiner Schmandlappen, ey, du hast gelbe Zähne. Bevor ein Girl mit dir quatscht, wird sie selbst gesprichen. Und du weißt, ich geh nicht gerne unter die Gürtellinie. Außer wenn ich deiner großen Schwester an der Böse spiele. Was soll mir später oder früher passieren? Du bist Physiotherapeut, geh weiter Füße massieren, bah. Du bist kein Pole mit Stolz. Du kannst rappen wie du willst, aber ohne Erfolg. Und deine sogenannten Punchlines sind wie deine Mom. Sie sind ausgelutscht, ab Story ist mir rausgerutscht. Du bist nicht Düsseldorf King, nein, du laberst so viel. Ich ficke deine Mutter nicht mehr, denn ich hab keinen Bock länger deinen Vater zu spielen.